Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland ist ein Programm in Alemann der Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland. Die Realität, Donald Trump droht dem Iran, wenn er weiter die Straße von Hormuz blockiert, werden weitere Kampffeuer und Zoll über das Land kommen. وفق ما نتابعه على الشاشة من الصواريخ الاعتراضية التي تطلق بكثافة في سماء تل أبيب في محاولة لاعتراض الصواريخ الإيرانية. Tonight, a massive wave of U.S. and Israeli strikes on the Iranian regime and a wild ride for oil prices. Ölspekulation? Welche Spekulation? Der US-Präsident hat erklärt, der Krieg mit dem Iran werde bald vorbei sein. 5,000 targets struck, 50 Iranian naval vessels. When Iran has launched a fresh wave of ballistic missile attacks on Israel, pushing the conflict into a more dangerous phase. Mit Beginn des Krieges im Iran sind weltweit ja die Aktien- und Rohstoffmärkte in starke Turbulenzen geraten. Überall Verunsicherung und die Hoffnung, dass der Krieg schnell beendet wird. Er habe einen guten Job gemacht, die iranische Marine versenkt und weiter. Wir setzen weiter auf die gezielte Bekämpfung. من هذه المدينة ديال برشلونة واش كتسمعوا الراديو الحر كونتراباندا اف ام ارض حتى شي واحد نيمانسلاند. Skyway. Als ob der verfluchte Ukraine-Krieg nicht reichte, haben wir uns an einen neuen Krieg gewöhnen müssen. USA und Israel senden widersprüchliche Signale über ein mögliches Ende des Konflikts. Hat mal gerade angefangen. Es könnte das übliche Verwirrspiel von Donald Trump und Benjamin Netanyahu sein. Oder aber ein Anzeichen dafür, dass der Iran-Krieg für den Präsidenten politisch doch zu teuer wird. Am Dienstag meldete Fox News, Trump sei zu Gesprächen mit Teheran bereit. Tags zuvor hatte er bereits gegenüber dem Sender CBS gesagt, der Krieg sei so gut wie beendet. Schließlich habe man Iran entschieden militärisch geschwächt, sodass man weit vor den im Zeitplan gesetzten Zielen liege. Nach einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hatte er zudem angekündigt, einen Teil der Sanktionen gegen russisches Öl aufzuheben. Mit Folgen. Die Ölpreise gaben am Dienstag nach. Anders hingegen äußerte sich Trumps Partner in Crime, Benjamin Netanyahu. Der israelische Premier erteilte einem baldigen Kriegsende in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung seines Büros eine Absage. Wörtlich heißt es dort, unser Bestreben ist es, das iranische Volk vom Joch der Tyrannei zu befreien. Wir werden ihnen mit den bisherigen Maßnahmen die Knochen brechen. Und wir sind noch nicht fertig. Es ist wirklich ein wörtliches Zitat. Mein Gott, das ist eine schöne Faschistensprache, die uns da entgegenwabert und entgegenstinkt. Augenscheinlich benötigen die beiden Angreiferstaaten dabei jedoch Unterstützung. Wie die Washington Post am Dienstag berichtete, ziehen die USA zum Unmut des dortigen Präsidenten einen Teil des THAAD-Raketenabwehrsystems aus Südkorea ab und verlegen es in den Mittleren Osten. Auch Patriot-Abfangraketen würden aus anderen Regionen abgezogen. Doch nicht nur von israelisch-US-amerikanischer Seite, sondern auch aus Teheran kamen am Dienstag gemischte Signale. Während Irans Vizeaußenminister Qasem Gharibabadi für den Fall eines Waffenstillstands oder Kriegsendes Sicherheitsgarantien forderte, dementierte sein Chef dies. Verhandlungen mit den USA seien nicht mehr auf dem Tisch, so Abbas Araghchi am Dienstag. Mohammad Bagher Ghalibaf, Sprecher des iranischen Parlaments, ging noch weiter. Wir streben definitiv keinen Waffenstillstand an. Wir sind der Meinung, dass der Angreifer einen Schlag ins Gesicht verdient, damit er seine Lektion lernt und nie wieder auf die Idee kommt, unseren geliebten Iran anzugreifen. Zudem sagte er, dass der Aggressor seine Vorherrschaft durch ein Muster von Krieg, Verhandlungen, Waffenstillstand und dann wieder Krieg festige. Diesen Kreislauf wolle Iran durchbrechen. Ähnlich unnachgiebig zeigen sich die iranischen Revolutionsgarden. Trumps Ankündigung eines baldigen Kriegsendes sei Unsinn. Sie seien diejenigen, die bestimmen würden, wann der Krieg ende, ließen sie am Dienstag verlauten. Iran sage, nur Schiffe derjenigen Staaten, die Meerenge von Hormus passieren zu lassen, die israelische und US-amerikanische Botschafter ihres Landes verwiesen, rief, wie zu erwarten, rumpelstilzchenhafte Reaktionen beim US-Präsidenten hervor. Falls der Iran irgendetwas übernimmt, was den Ölfluss durch die Straße von Hormus stoppt, werden sie von den Vereinigten Staaten 20-mal stärker getroffen werden als bislang. polterte Trump auf Truth Social. Er will Öltanker durch die Meerenge eskortieren lassen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte am selben Tag, dass eine internationale Eskortflotte auf die Beine gestellt werde. In Paris trafen sich am Mittag auch die Energieminister der G7, um über die aktuelle Situation zu beraten. Wie Einwohner der iranischen Hauptstadt Teheran am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters angaben, waren sie in der vorangegangenen Nacht am stärksten seit Kriegsbeginn bombardiert worden. Dennoch kündigte US-Kriegsminister Pete Hegseth gegenüber Journalisten im Pentagon an, das Land werde in den kommenden Stunden noch stärker getroffen als jemals zuvor. Dass die USA von der ersten Stunde an nicht nur das Völkerrecht durch ihren Angriffskrieg verletzt haben, sondern mutmaßlich auch Kriegsverbrechen begehen, scheint der Fall der Mädchenschule in Minab im Südiran zu sein. Bereits am Freitag hatte die New York Times berichtet, dass die USA wahrscheinlich für den Angriff auf das Gebäude am 28. Februar verantwortlich sind, bei dem mehr als 150 Schülerinnen sowie Personal durch Einschläge von Tomahawk-Raketen starben, während die USA einen benachbarten Marinestützpunkt der Revolutionsgarden mit diesen Lenkwaffen beschossen. In einer wirren Erklärung warf Trump am Montag vor Journalisten Iran vor, Tomahawks auf die Schule gefeuert zu haben. Laut New York Times sind die USA jedoch das einzige am Konflikt beteiligte Land, das diese US-Raketen besitzt. Auf der Friedenskonferenz bekundete man einander erneut die feste Absicht, sich gegenseitig zu vernichten. La historia es objeto de una construcción. Die Geschichte, ist Gegenstand einer Konstruktion. Walter Benjamin. Der Feind tastet das Gelände mit Artillerie ab. Beraten. Doch wir fragen uns, warum ihr unser Land zu kaufen wünscht. Denn wir wissen, wenn wir nicht verkaufen, kommt ihr mit Gewehr, tötet unsere jungen Männer, nehmt euch einfach unser Land. Wir wissen, wir sind Wilde, können deshalb nicht verstehen, wie man die Luft, das Wasser und die Erde kaufen kann. Wir sind selbst ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns. Auch das Wasser wollt ihr kaufen, all die Seen und die Flüsse. Sie nähren unsere Kinder und sie stillen unseren Durst. Unsere Kanus. Die klaren Bäche reden mit den Stimmen unserer Väter. Sie sagen, dass die Prärieblumen unsere Schwestern sind. Dass der Büffel, dass der Adler, das Pferd unsere Brüder. Die Erde unsere Mutter und wir ihre Kinder sind. Verschlingt ihr alles Land in eurem Hunger. Fresst euch in den Bauch der Erde, die auch euch geboren hat.

Der Feminismus wird antirassistisch sein oder er wird nicht sein. Eine Veranstaltung von antiimperialistischen Frauen mit Musik, mit Reden und mit allerlei Darbietungen. Niemandsland 91 FM. Hier ein sehr lustiges Plakat. Eine junge Frau trägt ein großes Schild am Leib. Darauf steht, ich übersetze mal, Traeme el patriarcado, yo pongo el mechero. Also, bring mir das Patriarchat, ich hol das Feuerzeug raus. Sehr vielfältig die Demo hier, sehr viele Frauen in Lila, sehr viele junge Frauen, mittlere Frauen und auch sehr viele ältere Frauen. Zu, würde ich mal sagen, 95% Frauen, ab und zu ein Mann, auch ältere und jüngere. Und es wird hier ordentlich getrommelt von einer kolumbianischen Gruppe jetzt, die Batucas. Ein Sonntag, 14 Uhr. Ein kühler Frühlingstag, leicht bewölkt, blauer Himmel und schöne Stimmung. Mai, Mai, vorbei, 100 Jahre Leichtigkeit, hast du nach der Schule Zeit, wir reißen 1000 Zäune ein, so leicht. Fängt man 1000 Träume ein, die werden später erst zu bleiben. Wir waren 14, wir waren frei. Du weißt, was kein Das Leben. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. In der letzten Niemandsland-Sendung hatte ich einen recht umfangreichen Auszug aus einer Rede von Frau Ulrike Gero gebracht. Eine Rede, die sie auf der großen Friedensdemo in München gehalten hatte. Dazu gibt es jetzt einen sehr kritischen Kommentar von meinem Hörer René Faupel. Los geht's. Der Auszug aus der Rede von Frau Ulrike Gero bedarf eines Kommentars, denke ich. Zu Beginn erklärt sie, dass sie bedauere, dass die Friedensdemos so zersplittert seien und nicht zusammengefunden hätten. Dabei sei es wichtig, dass diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, ihre Polarisierungen im eigenen Lager beenden. Soweit Frau Gero. Leider macht sie aber keine Referenz zu irgendeiner politischen Gruppe. Die Frage, wer polarisiert, bleibt unerwähnt. Dabei weiß man doch eigentlich sehr genau, dass sich unter allgemeinen Losungen wie für Frieden oder für Freiheit sein Gruppen unterschiedlicher politischer Couleur zusammenfinden. Natürlich muss man sich entscheiden, welcher, also welcher Gruppe man sich anschließt. Eine Einordnung sozialer oder politischer Gruppen in die gesellschaftlichen Machtstrukturen erfolgt nicht. Eine Beschreibung gesellschaftlicher Herrschaftsbeziehungen, Fehlanzeige. Nur anhand des Beispiels Höcke lässt sich nach Frau Gero ableiten, dass die bürgerlichen Kräfte wohl die Ausgrenzer sind und somit den Weg von der einst offenen Gesellschaft zu einer präfaschistischen bereiten. Wie schafft sie es, den Faschismus als Bündnis zu verharmlosen? Den Protofaschismus, also den Präfaschismus, in der einstigen offenen Gesellschaft zu verorten. Das macht sie, indem sie Attribute, die aus gutem Grund eigentlich dem rechten Spektrum zugerechnet werden, loslöst und sie sozusagen wandern lässt. So ist der deutsche Militarismus nicht rechts, sondern ist leider, wie sie sagt, längst mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Da hat sich der Militarismus offenbar auf den Weg gemacht. Und es sind scheinbar nicht die politischen Akteure, die sich nach rechts bewegen. Des Weiteren führt sie aus, dass sie nicht genau wisse, wer Faschist sei. Aber sie wisse, wer kein Antifaschist sei, nämlich derjenige, der gegen die Aufarbeitung der Corona-Krise sei. Soweit ihre Aussage. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Antifaschist für die Aufarbeitung der Corona-Krise ist und sich gegen diejenigen stellt, die das verhindern. Wer könnte gemeint sein? Wer sind diese Faschisten, die eine Aufklärung verhindern wollen? Frau Gero hat sich auf einem anderen Video mit dem Begriff des Faschismus beschäftigt. Zu finden ist dieses Video auf YouTube. Auf diesem Video schickt Frau Gero voraus, dass der Begriff Faschismus prinzipiell nichts mit rechts zu tun habe und definiert den Begriff als ein Bündeln, eine Bündelung von Menschen um ein Argument herum mit dem Ziel, andere auszuschließen. Das ist für sie der Kern des Faschismus. Hören wir mal rein. In ihrem Vortrag kritisiert Frau Gero Parteien und Personen, die die Friedensfrage an die sich ausweitenden Aufrüstung und Militarisierung knüpfen, was durchaus seine Berechtigung hat. Nur, sie erwähnt die AfD in diesem Zusammenhang nicht und erweckt dadurch den Eindruck, dass die alles richtig macht. Denn der Militarismus ist jetzt woanders, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Diese Sichtweise hat mindestens eine fatale Konsequenz. Die Beliebigkeit. Gruppen bündeln sich irgendwie, schließen andere ein oder aus, stehen rechts oder nicht, kennen die Geschichte nicht oder interpretieren sie nach Gusto, verorten Hitler auf dem linken politischen Spektrum, verharmlosen geschichtliche Tatsachen oder leugnen sie. Die Gefahr geht aber von rechts aus. Die Rechte hat sich tatsächlich gebündelt und ist vernetzt. Und es sind schon viele. Für mich steht jedenfalls fest, hinter Frau Gero würde ich auf einer Friedensdemo nicht mitlaufen. Vielen Dank, René, für diesen umfangreichen Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Wenn ich dich seh, dann Und an dieser Stelle eine Prise Lyrik, dargeboten von Claudia Callas. Eine Prise Lyrik im März 2026. Helga M. Novak. Goldenes Vlies. Immer wieder. Der Monat März steht im Zeichen des Internationalen Frauentags. Weltweit demonstrieren Frauen am 8. März gegen patriarchale Unterdrückung auf allen Ebenen, am Arbeitsplatz, im öffentlichen und im privaten Leben. Deshalb möchte ich diesmal eine Lyrikerin vorstellen, die radikal für ihre persönliche, politische und künstlerische Freiheit gekämpft und sich nirgendwo hat einordnen lassen. Helga M. Novak wurde am 8. September 1935 in Berlin-Köpenick geboren und von ihrer Mutter in Adoption gegeben. Ihre Adoptiveltern nannte sie schlechthin die Unpassendsten. Damit begann der Lebenslauf einer Widerspenstigen. Am Rand Berlins, in der DDR aufgewachsen, trat sie gegen den Willen der Adoptiveltern der FDJ, der Jugendorganisation der SED, bei, studierte bis 1957 an der Karl-Marx-Universität Leipzig Journalistik, brach ihr Studium aber ab, als die Stasi von ihr Spitzeldienste verlangte. Sie trat aus der SED aus, arbeitete als Monteurin, Laborantin und Buchhändlerin, später auch in einer Fischfabrik und in einer Teppichweberei. 1960 heiratete sie einen Isländer, ging mit ihm nach Island und bekam zwei Kinder. Sie unternahm Reisen nach Frankreich, Spanien und in die USA und kehrte 1965 in die DDR zurück, wo sie am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig zu studieren begann. Doch schon ein Jahr später wurde ihr wegen des Verteilens regimekritischer Flugblätter die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie musste daraufhin die DDR sofort verlassen. Sie ging zunächst wieder nach Island und wurde isländische Staatsbürgerin. Inzwischen hatte sie angefangen, Lyrik zu veröffentlichen, in der sie sich mit den Übergriffen des ostdeutschen Staates auseinandersetzte. 1967 zog sie in die Bundesrepublik Deutschland unter Beibehaltung ihrer isländischen Staatsbürgerschaft. Seitdem lebte sie zeitweise in West-Berlin, Jugoslawien und Frankfurt am Main. 1968 wurde ihr der renommierte Literaturpreis der Stadt Bremen verliehen, die erste von zahlreichen westdeutschen Auszeichnungen. Es folgten Erzählungen, dokumentarische Prosa, autobiografische Romane, Hörspiele. Bei aller Anerkennung blieb sie eine Außenseiterin des Literaturbetriebs, heute nur noch wenigen bekannt. Aber ihr jüngerer Kollege Michael Lenz hat recht mit seiner vehementen Parteinahme. Wer über deutschsprachige Poesie verhandelt und den Namen Helga M. Novak außer Acht lässt, hat Stromausfall. Eine späte Station in ihrem wenig sesshaften Leben war der Rückzug in die Natur, abseits der großen Städte. 1987 baute sie sich im nördlichen Polen mitten im Wald eine Holzhütte zum Schreiben. Seit Mitte der 2000er Jahre bis zu ihrem Tod am 24. Dezember 2013 lebte sie wieder in Erkner, im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, der Gegend ihrer Kindheit, der sie viele Gedichte gewidmet hat. Doch unversehrt ist selbst die Natur in ihren Gedichten nicht. Natur bietet nur kurzzeitig Zuflucht, den Schein von Fülle und Genießbarkeit. Der Wald mit seiner heilenden Einsamkeit, Obdach und Verwilderung, ist zerschossen und zerrupft. Ein Jagdrevier, in dem auch die als Artemis auftretende Dichterin ins Herz getroffen werden kann. 1997 erschien der Lyrikband Silvatica mit 3 Gedichtzyklen rund um das Leben im Wald, um beglückende und bedrohliche Wildnis. Es ist keine Idylle. Das Wildern ist die Grundlage für das Überleben in der Waldunabhängigkeit. Der Hase muss erjagt, der Fisch gefangen werden. Ausdrücke der Jägersprache vermischen sich herb mit mythologischen Motiven. Die Jägerin bringt dem verfolgten Tier Empathie entgegen, scheint oft selbst gejagt zu sein. Freie, reimlose Verse schnüren und pirschen forsch durch das Geäst der Assoziationen. Das Gedicht »Goldenes Vlies immer wieder« möchte hinter den blutigen Mythos zurückgehen. Griechische Autoren erzählen von der Gier der Argonauten nach dem goldenen Vlies, dem Fell eines sagenumwobenen Widders, in dessen Raub Jason und Medea verwickelt waren. Wer sagt, dass es sich um einen Schafspelz handelt, zweifelt die poetische Stimme. Um das glücksgeladene Erinnerungsbild eines nährenden Golds aus einer matriarchalen Epoche dagegen zu halten. Uns war es lange der fließende Honig. Geronnen erschien es noch im Bernstein unter dem Sand. Doch vertrocknet ist der Quell dieses Glanzes. Die Bienen schwärmen nicht mehr aus, und die Zeit des naiven Schwärmens ist vorbei. Die letzten, isoliert stehenden Verse zerreißen den magischen Zauber endgültig. Das goldene Vlies war ein schwarzes, das die Regenmacher trugen. Es bewahrheitet sich die anfänglich abgewiesene Bedeutung des goldenen Vlieses, indem die Eroberer nur das Gold als Tauschware sahen, um dessen Besitz sie Kriege entfesselten. Seine wahre Farbe ist schwarz. Unweigerlich muss ich bei den schwarzen Regenmachern an die amerikanischen Rainmaker denken, eine Bezeichnung für Anwälte, die dafür sorgen, dass die Klienten ihr Geld in die Kanzlei regnen lassen. Das Unheil des falsch verstandenen Reichtums setzt sich fort. Goldenes Vlies, immer wieder. Goldenes Vlies, immer wieder. Wer sagt, dass es sich um einen Schafspelz handelt? Dazu wurde es später, zur silbernen Zeit. Uns war es lange der fließende Honig, breiter, aufleuchtender Strom einen Baumstamm herab. Als noch niemand seinen Vater kannte und wir die Bienenkönigin verehrten als goldene Göttin und das Gold floss aus Baumhöhlen. Ein anderes nutzte uns wenig, große Labsal war der Honig und bärenstark. Wer weiß schon, wie lange es sich um einen Schafspelz handelt. Lange zuvor war uns der Bernstein das goldene Vlies. Der lag unter dem Sand, ein rot leuchtendes Glimmen, erhärteter Fluss mit Zungen. Wo der Honig floss, bin ich zu Hause. Weiß noch die Verstecke. Die leeren Waben trocknen nun in der Sonne. Es hat sich ausgeschwärmt. Das goldene Vlies war ein schwarzes, das die Regenmacher trugen. Wohin? Auf Wiedersehen. Wir werden fliegen ohne Maschinen. Wir werden nackt sein. Wie der Tiger vorm Käfig, wie die USA im Krieg, wie Mick Jagger auf der Bühne, wie ich selber an der Bar, wie Gott im Himmel, so fühle ich mich. Die Rollbahn weg. Wir heben an. Ab jetzt. Einmal werden wir fliegen, ohne zu wissen wo. Wir werden fliegen, ohne Maschinen. Wir werden nackt sein. Dorthin werden wir leben. Ausgeben, Drogen Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 310. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. ¡Queda declarado el estado de guerra en Salamanca! Y con ayuda de Dios, es toda España. Anthony Beaver, Die Zweite Republik, dritter Teil. Madrid, 1933. Als sich die Möglichkeit abzeichnete, die Regierung zu stürzen, schlossen sich nahezu alle Gruppen der Rechten am 12. Oktober zu einer Koalition unter dem Namen Unión de Derecha y Agrarios zusammen. Alejandro Lerroux, radikale republikanische Partei, bot sich als Moderatorin des Bündnisses an. Die Linke dagegen ging gespalten in die Wahl. Die Sozialisten waren enttäuscht darüber, wie wenig reformierbar sich ihre republikanischen Kollegen gezeigt hatten. Außerdem drängte sie die UGT, die nach ihrer Meinung reaktionäre Unterdrückungspolitik der Azaña-Regierung anzuprangern. Die Anarchisten, die von ihrer gegen den Staat gerichteten Haltung nicht abließen und sich über die Mordakte der Guardia Civil empörten, riefen zum Wahlboykott auf. Die Wahl fand am 19. November 1933 statt. Dank der neuen republikanischen Verfassung durften in Spanien zum ersten Mal auch die Frauen wählen. Allerdings stimmten viele für die Mitte-Rechtsparteien, die schließlich auch die meisten Mandate gewannen. Präsident Alcalá Zamora beauftragte Lerroux mit der Regierungsbildung. Dessen Kabinett, das gänzlich aus Mitgliedern seiner radikalen Partei bestand, benötigte im Parlament die Unterstützung der Spanischen Konföderation der Autonomen Rechten, CEDA, die natürlich Bedingungen stellte. Ihr Führer, José María Gil Robles, bestand auf einer Reihe von Maßnahmen, die die Rücknahme von Reformen der Vorgängerregierung zum Ziel hatten, so im Bereich der Grundschulen, der Kirche, der Landreform und der Arbeiterrechte. Lerroux und Gil Robles vereinbarten außerdem eine Amnestie für alle, die wegen Beteiligung am General Sanjurjo-Putsch hinter Gittern saßen. Die kritischste Entwicklung jener Zeit war die Bolschewisierung der Sozialisten unter Largo Caballero. Am 3. Januar 1934 hat es in der Zeitung El Socialista geheißen: Harmonie? Nein, Klassenkampf! Tödlicher Hass auf die verbrecherische Bourgeoisie! 10 Tage später beschloss das Exekutivkommando der Sozialistischen Partei ein neues Programm. Dieses enthielt folgende Forderungen, die bei Zentristen und Rechten die Alarmglocken schrillen ließen: Nationalisierung des Bodens, Auflösung aller religiösen Orden, Beschlagnahmung deren Besitzes, Auflösung der Armee, die durch eine demokratische Miliz ersetzt wird, und Auflösung der Guardia Civil. Nach der Wahlniederlage verlor der gemäßigte Indalecio Prieto im Exekutivkomitee der PSOE immer mehr an Einfluss. Dieses wurde nun vollständig von Largo Caballero kontrolliert. Die Masse der Sozialisten durchlief einen Prozess der Radikalisierung. Der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten verlagerte sich immer mehr nach außerhalb des Parlaments. So gründete sie zum Beispiel den Arbeiterbund Alianza Obrera. Am 3. Februar bildeten sie ein Revolutionskomitee, das einen Aufstand gegen die Regierung vorbereiten sollte. Dieser würde alle Merkmale eines Bürgerkrieges annehmen und sein Erfolg davon abhängen, welchen Umfang er erreicht und wie viel Gewalt er hervorbringt. Caballero ignorierte die Warnungen des abgesetzten UGT-Vorsitzenden Julián Besteiro. Diese Politik sei kollektiver Wahnsinn und jeder Versuch, die Diktatur des Proletariats zu errichten, eine eitle, kindische Illusion. Auch Manuel Azaña hatte die Sozialisten gewarnt. Wenn sie einen Aufstand vorbereiteten, lieferten sie dem Militär den Vorwand, wieder in die Politik einzugreifen und die Arbeiterunruhen niederzuschlagen. Caballero fegte solche Warnungen jedoch beiseite. Die sozialistische Jugend begann sich heimlich Waffen zu beschaffen und daran zu üben, wie die Karlisten im Nordosten und die damals noch sehr kleine Falange bereits taten. Leroux' Regierung stoppte die Landreform, stellte im Mai die Beschlagnahmung von Land der spanischen Granden ein und hob auch das Gesetz auf, nach dem Landarbeiter den gleichen Schutz wie in der Industrie Beschäftigte genießen sollten. Großgrundbesitzer empfahlen hungrigen Landarbeitern, die nach Arbeit suchten, die Republik zu essen. Der Landwirtschaftszweig der Gewerkschaft UGT erließ einen Aufruf zum Generalstreik. Der wurde allerdings nur in den Provinzen Cáceres, Badajoz, Ciudad Real und in Teilen Andalusiens befolgt. In dieser Lage, ohne parlamentarische Unterstützung einen Streik zu beginnen, war ein ernster Fehler, der nur der Regierung in die Hände spielte. Im Sommer 1934 kam es auch zu einem Konflikt zwischen der Madrider Regierung und der Generalidad de Catalunya, der autonomen Regierung Kataloniens. Diese führte eine eigene Version der Landreform durch, welche die Pächter im Weinbau betraf. Am 2. Oktober 1934 stürzte die neue Regierung von Ricardo Samper, einem Weggefährten Leroux, über diese Auseinandersetzung. Unter dem unnachgiebigen Druck der Rechten trat Samper zurück. Präsident Alcalá Zamora hatte diese Krise angesichts einer Linken zu regeln, die empört behauptete, die Rechte wolle die Republik zerstören und Neuwahlen müssten abgehalten werden, sowie einer Rechten, die in die Regierung drängte. Gil Robles kündigte an, er werde keine Regierung von den Hinterbänklern aus unterstützen, wenn nicht auch Mitglieder der CEDA in ihr vertreten seien. Largo Caballero hatte noch im Jahr zuvor behauptet, in Spanien drohe kein Faschismus. Im Sommer 1934 vollzogen seine Anhänger jedoch eine Wende um 180 Grad und trompeteten von einer faschistischen Gefahr, womit sie riskierten, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in die Welt zu setzen. Als eine Schiffsladung Waffen für die Sozialisten in Asturien einen Aufschrei der Empörung auslöste, kündigte CEDA-Führer Gil Robles an, er werde derartige Zustände nicht länger dulden. Die CEDA war die größte Partei in den Cortes, hatte jedoch bislang keine Ministerposten. Die UGT, die die CEDA mangelnden Engagements für die Republik verdächtigte, was vor allem mit den antiklerikalen Artikeln in ihrem eigenen Statut zu tun hatte, kündigte nun ihrerseits an, sie könne für künftige Aktionen keine Verantwortung übernehmen. Als die Regierung Samper am 4. Oktober stürzte, traten drei Mitglieder der CEDA, allerdings nicht Gil Robles selbst, in die neue Regierung von Alejandro Leroux ein. Die sozialistische PSOE, die sich in militanten Reden erging und bereit war, sich gegen die Regierung zu erheben, beschloss, einen revolutionären Generalstreik auszurufen. Andere Parteien, die befürchteten, die Republik falle ihren Feinden in die Hände, verkündeten, sich von nun an nicht mehr an das Recht gebunden zu fühlen. Daraufhin sah sich die Regierung gezwungen, den Generalstreik für illegal zu erklären und in ganz Spanien das Kriegsrecht zu verhängen. Der Generalstreik begann am 5. Oktober und erfasste nahezu das ganze Land. Largo Caballero und seine Gefolgsleute handelten immer verantwortungsloser. Sie stürzten sich in einen Aufstand ohne jede vorherige Planung. Da vor allem die Mittelschichten betroffen waren, trieben sie diese geradezu in die Arme der Rechten, wie Bestero und andere gewarnt hatten. Als die UGT in Madrid den Generalstreik ausrief, forderten sie Soldaten und Polizisten auf, sich der Revolte anzuschließen, als ob die spanische Hauptstadt von 1934 das Petrograd von 1917 wäre. Aber Largo Caballero musste bald einsehen, dass damit nicht die spontane Revolution der Massen ausgelöst wurde, wie er gehofft hatte. Die Streikenden wollten das Innenministerium und einige Militärbehörden besetzen, feuerten ein paar Pistolenschüsse ab, wurden aber bald von den Sicherheitskräften überwältigt. Am 8. Oktober waren fast alle Mitglieder des Revolutionskomitees verhaftet. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, Folge 310, eine Niemandslandproduktion, 2026. Literaturangabe, ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Anthony Beaver. Originalausgabe The Spanish Civil War, erschienen bei Weidenfeld and Nicholson in London 2006. Die deutsche Ausgabe erschien ebenfalls 2006 bei Bertelsmann in München. Das Übersetzerteam aus dem Englischen besteht aus Herrn Michael Bayer, Helmut Ettinger, Hans Freundl, Norbert Juracic und Renate Weidbrecht. Obacht, Obacht, gebt Obacht, Obacht, gebt Obacht, dort ist ein Mann, der versinkt, dort ist ein Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr, rings versinken Menschen und keiner schaut her. Könnt ihr denn gar nichts sehen? Hallo für euren Bruder und nicht für irgendwen. Steht auf von eurem Essen. Habt ihr denn ganz vergessen, dass viele draußen stehen? Dass viele draußen stehen. Ich höre euch sagen, das wird niemals anders. Das Unrecht dieser Welt wird stets bestehen. Wir aber sagen euch, man muss marschieren und kümmern sich um nichts und weitergehen und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen her und Kriegsschiffe über das Meer. Den Armen einen Teller Suppe zu erobern, um den Armen einen Teller Suppe zu erobern. Und das muss sein auch heute, dass jeder uns beisteht. Das ist eine große Armee. Vorwärts, Marsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Rings zu versinken Menschen und keiner schaut her. Gebt Obacht, wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe. Wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, oh, sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen. Wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen. Wenn alle mit uns kommen und marschieren und kümmern sich um nichts und helfen mehr. Und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen gehen und Kriegsschiffe über das Meer. Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern. Denn ihr arme Leute, ihr seid keine große Armee. Drum muss es sein noch heute, dass jeder uns mal gestehen. Vorwärts, Barsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. We'll be right back. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Tomahawks gegen Schulkinder. USA nach ersten Ermittlungen für Angriff auf iranische Schule verantwortlich. Veraltete Zieldaten sollen schuld sein. US-Innenpolitik in Sorge um Kriegskosten. Das sind die Schlagzeilen vom heutigen Tage. Washington ist für das Massaker an der Grundschule im iranischen Minab verantwortlich. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommen die internen Untersuchungen des Pentagon, über die die New York Times unter Berufung auf Insiderquellen am Mittwoch Ortszeit berichtete. Demnach sollen veraltete Zieldaten zu dem bereits am ersten Kriegstag erfolgten Bombenangriff auf das Schulgebäude, bei dem etwa 170 Tote zu beklagen waren, geführt haben. Zwar laufen die Ermittlungen noch, jedoch konnte die US-amerikanische Urheberschaft des Angriffes schon zuvor als nahezu sicher gelten. Mehrere Medien hatten das beim Angriff verwendete Geschoss als Lenkrakete vom Typ Tomahawk identifiziert. Daraufhin meinte US-Präsident Donald Trump, eine Tomahawk ist eine sehr gegnerische Waffe, die auch an andere Länder verkauft würde. Tatsächlich verfügen neben den USA nur Australien, Großbritannien, die Niederlande und Japan über das System. Der Angriff auf die Schule hatte nach Darstellung der New York Times eigentlich einer nahegelegenen Basis der iranischen Revolutionsgarden gegolten. Nach den zur Zielbestimmung verwendeten Daten gehöre die Schule zum Gelände des Stützpunktes, obwohl das Gebäude bereits zwischen 2013 und 2016 vom Militärgelände baulich klar abgetrennt worden sei. Demnach würde sich das US-Militär bei seinen sogenannten Präzisionsschlägen auf bis zu 10 Jahre alte Informationen stützen. Die diversen Ebenen der Zielverifizierung hätten, so die New York Times, aufgrund der hektischen Situation zu Kriegsbeginn versagt. Fraglich nur, wie hektisch es bei der Zielfindung schon am ersten Kriegstag zugegangen sein kann. Zudem erklärte dies nicht das doppelte Bombardement des Gebäudes, von dem Hilfskräfte gegenüber Middle East Eye berichteten. Demnach schlug eine zweite Rakete ein, nachdem die Überlebenden des ersten Schlags sich zum Schutz in eine Gebetshalle begeben hatten. Ob der zeitliche Abstand für eine Einstufung als Double-Tap-Angriff gegeben ist, bleibt unbekannt. Weniger die Sorge um Sentimentalitäten wie getötete Kinder als vielmehr die unklaren Kriegsziele und was diese die Nation kosten dürfen, treiben derweil die US-Innenpolitik um. Würde der Präsident tun, was die Verfassung verlangt und den Kongress um die Autorisierung des Krieges ersuchen, würde er sie nicht bekommen, meinte zum Beispiel der demokratische Senator Chris Murphy nach einem nicht öffentlichen Briefing mit der Regierung am Dienstag. Die Pläne seien inkohärent und unvollständig. Wir scheinen auf dem Weg zu sein, amerikanische Bodentruppen in den Iran zu senden, echauffierte sich Richard Blumenthal, ebenfalls Senator der Demokraten. Es scheint gar kein Endziel zu geben. Ein möglicher Einsatz on the ground stößt auch unter einigen Republikanern auf Ablehnung. Nachdem der Hardliner Lindsey Graham gesagt hatte, er müsse seine Wähler bitten, ihre Söhne und Töchter in den Mittleren Osten zu schicken, meinte seine Parteikollegin Anna Paulina Luna, er solle sich doch zunächst selbst freiwillig melden. Vor allem zu schaffen machen den Abgeordneten im Vorfeld der Midterm-Wahlen Ende des Jahres die steigenden Spritpreise. Ich glaube, wir werden eine desaströse Wahl sehen, so der Republikaner Rand Paul gegenüber Fox. Die Senkung der Verbraucherpreise war ein zentrales Wahlversprechen Trumps gewesen. Am Mittwoch war Benzin binnen 11 Tagen um 20% teurer geworden. Über alles andere kann man lügen und es als Fake News abstempeln. Aber es steht ein großes Schild an jeder Straßenecke, auf dem geschrieben steht, wie schlecht die Dinge stehen, fasst der republikanische Strategieberater Jacob Perry das Dilemma gegenüber Reuters zusammen. Musik Tonight, a massive wave of U.S. and Israeli strikes on the Iranian regime. Bleiben wir beim Thema Iran-Krieg. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte einseitig Teheran. Widersprüchliche Angaben über zivile Angriffsziele sowie Blockade der Straße von Hormuz sind hier die Schlagzeilen. Der UN-Sicherheitsrat hat am Mittwoch aufs Allerschärfste nicht etwa die Aggression der USA und Israels gegen Iran, sondern die iranischen Angriffe auf Wohngebiete und zivile Objekte in Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien verurteilt und deren sofortige Beendigung gefordert. Die von Bahrain eingebrachte, von mehreren anderen arabischen Staaten mitgetragene Resolution 2817 wurde ohne Gegenstimme verabschiedet. China und Russland ermöglichten die Annahme durch Enthaltung. Russland hatte eine Gegenresolution eingebracht, die Ausgewogenheit signalisieren sollte und lediglich von den USA und Lettland ausdrücklich abgelehnt wurde. 9 Ratsmitglieder enthielten sich. Neben Russland und China stimmten Somalia und Pakistan, die beide auch schon für den Antrag Bahrains votiert hatten, dem russischen Entwurf zu. In der Debatte kritisierten die Diplomaten Chinas und Russlands die Resolution 2817. Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassily Nebensia, erklärte, die Notwendigkeit, Zivilisten zu schützen, werde dort in extrem einseitiger Weise dargestellt, als ob Israel und die USA nicht Männer, Frauen und Kinder im Iran getötet und den obersten Führer des Landes zynisch ermordet hätten. Irans UN-Botschafter Amir Saeed Iravani, der an der Debatte im Sicherheitsrat teilnahm, bezeichnete die Annahme der Resolution als ernsten Rückschlag für die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats, der einen bleibenden Fleck auf dem Gesamtbild der Weltorganisation hinterlasse. Die Entscheidung der Führung Irans, die Länder der Region, die eine der größten Konzentrationen von US-Stützpunkten und Kommandozentralen weltweit beherbergen, in ihre Verteidigung gegen die amerikanisch-israelische Aggression einzubeziehen, beinhaltet ein offensichtliches politisches Dilemma. Das spiegelt sich seit Kriegsbeginn in widersprüchlichen Stellungnahmen wider, die allerdings nicht den Charakter und das notwendige Niveau einer öffentlichen Diskussion erreichen, sondern ungeklärt nebeneinander stehen. Am 2. März, dem dritten Kriegstag, tauchte in iranischen Medien die Verdächtigung auf, bei bestimmten Angriffen auf Zielen in Nachbarländern handele es sich um False-Flag-Operationen Israels, die die Islamische Republik diskreditieren und den Krieg auf die ganze Region ausweiten wolle. Erster Anlass für diesen Vorwurf waren Zerstörungen in Ras Tanura, einer der größten Erdölraffinerien Saudi-Arabiens, die im Besitz des Staatskonzerns Aramco ist. Die offizielle Darstellung in Riad besagte, dass 2 iranische Drohnen im Anflug auf die Industrieanlage gewesen seien, die jedoch von der Luftabwehr abgefangen worden seien. Dabei hätten herabstürzende Trümmerteile einen Brand im Raffineriekomplex ausgelöst. Inzwischen stehen treuherzige, aber praktisch widerlegte iranische Versicherungen, zivile Anlagen in den Ländern der Region seien nicht Ziele der eigenen Angriffe, neben trotzigen Bekenntnissen zum Recht auf legitime Selbstverteidigung. In einem Schreiben an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, beschuldigte Irans UN-Botschafter Iravani im Zusammenhang mit der Resolution 2817 direkt Bahrain, Kuwait und Katar, ihre Territorien und Anlagen würden von den USA und Israel als Ausgangspunkte für militärische Angriffe missbraucht. Andererseits gibt es immer noch vereinzelte Vorfälle in der Region, von denen Teheran ausdrücklich behauptet, nichts mit ihnen zu tun zu haben. Das gilt vor allem für unaufgeklärte Drohnenangriffe in der Türkei, in Aserbaidschan und auf Zypern. Im weiteren Kontext dieser Debatte steht die Straße von Hormuz, deren tatsächliche Schließung durch Iran die Erdöl exportierenden Anlieger des Persischen Golfs schwer treffen würde. Am Mittwoch tauchte in westlichen Medien das Gerücht auf, Boote der Revolutionsgarden hätten mit der Verminung der Meerenge begonnen. Das ist erwiesenermaßen unwahr. Iranische Militärs, Politiker und Medien betonen im Gegenteil, die Durchfahrt sei offen für alle Schiffe, die nicht im Interesse der USA und Israels unterwegs sind. Allerdings müssten sie den iranischen Behörden ihre Absicht vorher mitteilen oder würden zu legitimen Angriffszielen. In einer ersten, am Donnerstag im iranischen Staatsfernsehen verlesenen Erklärung sagte Irans neuer oberster Führer Mojtaba Khamenei, dass der Hebel der Blockade der Straße von Hormuz weiter genutzt werden müsse. Barcelona. Contrabanda FM. Yeah. In diesem Krieg wimmelt es nur so von erschreckenden Stilblüten, was der Freie Westen als Journalismus bezeichnet. Oder als Demokratie. Oder als Werte. Präsident Trump wurde von Jesus gesalbt, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon zu verursachen und seine Rückkehr zur Erde zu markieren. Zitat. Journalist Jonathan Larson zitiert aus der Beschwerde eines US-Unteroffiziers über die Einschwörung durch seinen Kommandeur. Der Iran unterdrückt Menschen. Permanenter Vorwurf der USA seit 1979, seit dem Ende des Schah-Regimes. Sie kennen sich aus, denn sie haben die höchste Inhaftierungsquote der Welt. 639 Gefangene pro 100.000 Einwohner im Vergleich. Russland 331, China 121. Ihre Polizei, das heißt die US-Polizei, erschießt etwa 1.000 Menschen pro Jahr. Und die USA hat allein im Dezember 2025 mehr als 68.000 Menschen durch die Behörde ICE inhaftieren lassen. Davon 75% ohne Verurteilung. Einer, der ständig nach dem Völkerrecht geschrien hat und illegale Angriffskriege verurteilt, der BlackRock-Kanzler Friedrich Merz, sagte: Die völkerrechtliche Einordnung des Angriffskriegs gegen Iran gilt für diesen Mann als zweitrangig. Zitat: Es ist nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren. Das sagte Friedrich Merz am 1.3.2026. Eine Meldung zum Thema Überwachungskapitalismus. Die Bundesregierung will Befugnisse von Bundeskriminalamt und Bundespolizei ausweiten. Auch KI-Videoüberwachung ist vorgesehen. Ob Terrorismus, organisierte Kriminalität oder die russische Gefahr. Die rhetorischen Hebel, um die Ausweitung der Befugnisse staatlicher Repressionsorgane mit immer neuen Sicherheitsgesetzen zu rechtfertigen, sind zahlreich. Und so wird eine Reform nach der anderen auf den Weg gebracht. Am Mittwoch haben sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD bei der Kabinettssitzung laut dpa darauf verständigt, dem Bundeskriminalamt BKA und der Bundespolizei zusätzliche Ermittlungsbefugnisse im digitalen Raum zu geben. Drei Gesetzesentwürfe werden hierfür vorgelegt. Für die komplexen Ermittlungen, etwa im Bereich des Terrorismus, sei eine automatisierte Datenanalyse als Ermittlungsinstrument notwendig, heißt es in dem dpa vorliegenden Entwurf des Gesetzes zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse in der Polizeiarbeit. Das heißt, die Bundesrepublik will auf den Zugang von Staaten wie der USA mit ihrem ausgedehnten Einsatz von Palantir-Software aufspringen und verstärkt auf sogenannte künstliche Intelligenz KI setzen. Mit automatisierter Datenanalyse können BKA und Bundespolizei große Datenmengen durchforsten, Muster erkennen und versteckte Verbindungen sichtbar machen, bewarb Dobrindt seinen Vorstoß. Die Gesetzesentwürfe sollen etwa die KI-gestützte Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten zur nachträglichen Identifikation mutmaßlicher Täter oder den automatisierten Abgleich biometrischer Daten aus einem Strafverfahren mit dem Internet öffentlich zugänglichen Daten ermöglichen. Außerdem soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, künftig die biometrischen Daten von Asylsuchenden mit Daten aus dem Internet abgleichen können, wenn jemand keine gültigen Papiere hat. Falls nötig, soll das BAMF auch Behörden anderer EU-Staaten hierfür einspannen dürfen. Clara Bünger, die ist innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, teilt am Donnerstag mit, sie befürchte, dass Dobrindt die schwerwiegendsten Eingriffe zuerst an Schutzsuchenden teste, um sie später schrittweise auf alle auszuweiten. Dass das Versprechen von mehr Sicherheit durch die Ausweitung polizeilicher Befugnisse, staatlicher Überwachung und den Einsatz von KI in der Öffentlichkeit immer mehr verfängt, hat sich in den vergangenen Jahren auch auf Länderebene gezeigt. Denn die in dem Gesetzesentwurf vorgesehene Dauerüberwachung im öffentlichen Raum mit KI wird bereits seit 2018 in Mannheim und seit 2023 in Hamburg getestet. In Bremer Straßenbahnen soll es Ende des Jahres soweit sein. Und während sich im baden-württembergischen Wahlkampf sowohl der Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen und Wahlsieger Cem Özdemir als auch Manuel Hagel von der CDU laut dem Portal netzpolitik.org für eine Entgrenzung der Videoüberwachung mit palantierartiger Datenanalyse ausgesprochen hatten, ist man in Berlin schon weiter. Am Montag erklärte Staatssekretär Christian Hochgräbe von der SPD und Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel im Innenausschuss, dass Kameras mit automatisierter Verhaltensanalyse an mehreren Standorten in der Hauptstadt installiert werden sollen. Sie sollen verdächtiges Verhalten erkennen und sofort Alarm schlagen können. Dazu gehört laut der öffentlich einsehbaren Ausschreibung auch das Klettern über Zäune, Betreten gesperrter Bereiche und Zurücklassen von Gegenständen. Oder auch langes Verharren oder Umhergehen ohne Anlass und wiederholtes Erscheinen. Die Kameras sollen zunächst etwa vor dem Roten Rathaus angebracht werden, spätestens am 20. Juli auch am Kottbusser Tor. Die Maßnahme ist Teil des im Dezember beschlossenen Polizeigesetzes. Die Linkspartei und die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus prüfen noch, dagegen mit einem Normenkontrollverfahren vorzugehen. Kontrabando FM Barcelona の Niemandsland をお聞きの皆様、こんにちは。今日は2015年3月8日、国際女性デーを祝うためにサンジャオマ広場に来ています。 Der öffentliche Raum soll zum Testfeld für Technologien werden, die alle vorbeikommenden Menschen unter Verdacht stellen, heißt es in einer Stellungnahme des Chaos Computer Clubs CCC von vergangener Woche. Es bleibt unklar, wie die Behörden und Softwarehersteller verdächtiges Verhalten definieren. Die Gefahr bestehe, dass jede Form des Andersseins dazu führt, häufiger als auffällig markiert zu werden. Der CCC kritisiert außerdem, dass bei den Testläufen in Mannheim und Hamburg kein beweisbarer Nutzen festgestellt worden sei, eine nachvollziehbare wissenschaftliche Begleitung habe es nicht gegeben. Freuen dürfte die Wende von verdachtsunabhängiger zu anlassloser Videoüberwachung vor allem die an der KI-Entwicklung beteiligten Unternehmen. Denn mit dem Erfassen und Auswerten jeglicher Bewegungen von Menschen an immer mehr Orten des öffentlichen Raums gewinnen diese wertvolle Daten für das Testen und Trainieren ihrer Software. Ja, Big Brother is watching you war einmal. Big Brotherhood is watching you without any break. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Langsam, du verrücktes Kind, dein Ehrgeiz ist zu sehen, wo die Juwelen sind. Doch sag, wenn du so gut bist, wovor hast du dann so viel Angst? Hey, wo brennt's, wozu der Alarm? Du zündest alles an, doch es wird noch nicht warm. Du hast so viel zu tun, dass du endlose Tage verlangst. Kommt ein Tag, da zählt nur heiß und kalt. Da wirst du sein, was du willst, oder du wirst nur alt. Wenn du nur Sterne siehst, fällst du aufs Gesicht. Und warum merkst du nicht, Wien wartet auf dich? Langsam, du machst es gut. Du kannst nicht ernten, bevor die Zeit das ihre tut, obwohl es so romantisch ist. Auf Messerschneide heute Nacht. Zu lang mit Vollgas gehst du drauf. Du bist dir so weit voraus, dass du verlierst, was du brauchst, obwohl du weißt, was dir fehlt. Kannst du nicht sehen, was du hast? Du hast deinen Stolz und deine Leidenschaft. Doch nur ein Narr kann glauben, er hat ein endlos Kraft. Mach's gut, doch steh nicht da und sag, es werde Licht. Und warum merkst du nicht, wen wartet auf dich? Das Telefon gehen und gib dir Sonne und Wind. Es ist okay für ein paar Tage, nur ein kleines Licht. Hm, warum merkst du nicht, wen wartet auf dich? Kommt ein Tag, der zählt nur heiß und kalt. Da wirst du sein, was du träumst, oder du wirst nur alt. Die wirklich großartige Stimme von Ulla Meinecke von ihrem Album Löwen von 1991, das Lied Da kommt ein Tag. Frühling im Niemandsland. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land, wir gehen von See zu See. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Barcelona, KI-Stadt. Die künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen und ist tief in alle menschlichen Kommunikations-, Arbeits- und Verwaltungsbereiche eingebrochen bzw. eingedrungen. Vorteile und Nachteile dieser neuen, selbstentscheidenden Technologie sind noch lange nicht definiert. Risiken und Gefahren dieser von wenigen Tech-Milliardären kontrollierten Technologien sind längst nicht ausgelotet, doch werden die Techniken von ChatGPT, Voicemaker, Pornobots und wie sie alle heißen, unser Leben bestimmen. Im Guten wie im Schlechten, das Rathaus von Barcelona investiert bereits seit Jahren im Rahmen seines Programms Estrategia Municipal d'Algoritmes y Dades per l'Impuls de la Intelligencia Artificial, Municipale Strategie der Algorithmen und Daten für den Impuls der künstlichen Intelligenz, Millionen in diese Techniken. Bürgermeister Jaume Collboni von den Sozialisten hat jetzt weitere 9,4 Millionen Euro für IA-Technologie angekündigt. Es gebe einen Plan, so Collboni. Der hat auch einen schönen Namen, L'Estrategia per l'Adoption Etica Democratica e Sostenibile della Intelligenza Artificial. Also, Strategie zur ethischen, demokratischen und nachhaltigen Anpassung der künstlichen Intelligenz. Ja, im Erfinden von solchen Worthülsen sind die immer sehr stark. Das klingt alles sehr schön und korrekt und sehr, ja, fortschrittlich, aber der Plan erklärt in keinster Weise, wie viele und inwieweit Stellen in Rathausverwaltung und vom Rathaus kontrollierten Institutionen und Unternehmen abgebaut bzw. durch KI-Roboter ersetzt werden. In Kolbonis Plan ist viel von Erleichterungen bei Anträgen und Verwaltungsanträgen der Bürger die Rede. Es soll ein Simultanübersetzungsprogramm der KI eingesetzt werden. Man kann da in der Sprache sprechen, in der man will. Es wird direkt ins Katalanische übersetzt und so weiter und so weiter. Aber die ersten Opfer werden Fachkräfte in der Verwaltung sein. Übersetzer, Dolmetscherinnen bzw. Verwaltungsangestellte. Fortschritt? Für wen und wozu soll dieser Fortschritt dann letzten Endes sein? Jetzt schon sind Schleifen und Wartezeiten durch die Deshumanisierung bei den Telefonleitungen zum Rathaus eine Plage. Noch immer existieren außerdem wochenmonatelange Wartezeiten für Facharztbehandlungen zum Beispiel, für Operationstermine, für das Ausstellen von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer und so weiter und so weiter. KI löst das alles nicht, wie auch. Da kann man noch so viel von demokratischen, nachhaltigen und ethischen Geschichten reden. Wozu das Ganze, werden wir uns fragen, wenn es nicht einen wirklich transparenten Plan zur Anwendung und Nutzung von KI auch für die Bürger geht und für die Interessen der Leute, die Wohnung suchen, die einen vernünftigen Lohn brauchen und die nicht aus dem Stadtzentrum verdrängt werden wollen. Für diese Leute wird es bestimmt keine KI geben. Bleiben wir beim Thema Ausbeutung in der Fun City. In der Tageszeitung El País vom vergangenen Sonntag, dem 8. März, dem Internationalen Tag der Arbeiterfrauen, erscheint ein umfangreicher Artikel über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen hier in Barcelona, die in Lebensmittelläden arbeiten. Es sind dies meist migrantische Frauen und die Läden sind oft pakistanische Läden, die an keine offiziellen Öffnungszeiten gebunden sind und deren Besitzer ihre Angestellten, in diesem Fall Frauen, einer beispiellosen Ausbeutung unterziehen. Die Schlagzeile lautet hier: 80-Stunden-Woche, 800 Euro Gehalt. In einem Interview schildern zwei kolumbianische Frauen, sin papeles, das heißt, diese Frauen haben keine Aufenthaltserlaubnis, keinen Aufenthaltsstatus. Die eine ist Anna, 31 Jahre alt, die andere Karin, 27, wie sie 2023 nach Barcelona gekommen sind, in Badalona landeten, 600 Euro für ein winziges Zimmer in einem Haus zahlen mussten, das von Abzockern besetzt worden war und schließlich einen Job in 24-Stunden-Läden gefunden haben, wo sie ohne Verträge in skandalösen Arbeitszeiten von 11 Uhr bis 23 Uhr mit einer halben Stunde Pause schuften. 80 Stunden pro Woche. Keine Ferien. Die beiden Frauen waren aus Bogotá geflohen, weil sie dort als Mitglieder der LGTB-Gemeinde ein Höllenleben hatten. Katalanisches Labyrinth. Geld, Geld, Geld. Die uralte Idee einer eigenen Finanzhoheit, also eines Finanzamts für Katalonien, manifestiert sich im monatelangen Haushaltsstreit in der Autonomie Katalonien. Der Vorsitzende der Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, auf einer 95-Jahresfeier seiner Partei, bleibt bei seinen Forderungen an Madrid und natürlich auch an Francesc Illa, den Präsidenten der Generalitat, die Mehrwertsteuer in Katalonien durch katalanische Finanzbehörden zu kassieren. Der spanische Staat wird den Teufel tun, diese Hoheitsrechte an eine Region abzutreten. Aus diesem Grund also blockieren die katalanischen Republikaner den Haushalt, auch wenn den Bürgerinnen und Bürgern Barcelonas zum Beispiel dadurch 250 Millionen Euro zusätzlich verloren gehen, die in Sozialprojekte bzw. in Krankenhäusern, Schulen etc. investiert werden könnten. Tja, Geldpatrioten tun so etwas. Thema Unwetter und Überschwemmungen in Barcelona und Katalonien. Der Fluss Giola in Llinars del Vallès, Provinz Barcelona, war nach den starken Regenfällen vom vergangenen Freitag, dem 6. März, derart stark angeschwollen, dass er einen Mann fortriss, dessen Leiche erst Tage später von den Rettungskräften der Feuerwehr geborgen werden konnte. Katalonien erlebt im Moment eine der regenreichsten Epochen der letzten Jahre und vielleicht sogar der letzten Jahrzehnte. Viele Stauseen, vor anderthalb Jahren noch vom Austrocknen bedroht, befinden sich auf dem Höchststand ihrer Aufnahmekapazitäten bei 93, 94, 95%. Einige mussten sogar schon Ablaufschleusen öffnen, etwa in Boadella, Susqueda oder Foch. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. CD Global Protzprojekte. Der urbanistische Plan für ein Thyssen-Museum im Gebäude des ehemaligen Comedia-Kinos hier in Barcelona im Zentrum ist mit Hilfe der Stimmen von Junts im Stadtrat bzw. Stadtparlament von Barcelona verabschiedet worden. Wichtig war wohl allen Parteien, das strategisch am Paseo de Gracia, Ecke Gran Via gelegene Gebäude nicht einer kommerziellen Nutzung zu überlasten. Also keine Geschäfte oder Kaufpaläste. Nun soll dort die Kultur und Kunst einziehen. Die historische traditionelle Fassade soll erhalten bzw. restauriert werden. Die Leute werden hier genauso einen kulturellen Haltepunkt bekommen, wie es das Casa Batlló oder La Pedrera von Gaudí sind, sagte Jordi Martí von Junts. Eine kommerzielle Nutzung des Gebäudes darf laut Abkommen nicht 16% der Fläche von 2750 Quadratmetern überschreiten. Ein Restaurant ohne Eingang zur Straße und ein Kulturshop mit Museumsartikeln, mehr nicht. Schweinemassaker in Barcelona. Die katalanische Landesregierung Generalitat beabsichtigt, bis zu 12.000 Wildschweine zu töten, damit die sogenannte afrikanische Schweinepest sich nicht weiter ausbreiten kann. Dies verkündete am Donnerstag, dem 12. März, der Chefinspektor der Forstverwaltung Antonio Mur. Es sei von einem Radius von 20 Kilometern die Rede. Diese Maßnahme wird nun ergriffen, nachdem im vergangenen November in Cerdanyola bei Barcelona ein Tierkadaver gefunden wurde, der die Pestbakterien aufwies. Aus diesem Grund soll auch der Collserola Park, ein großes Naherholungsgebiet hier im Norden der Stadt, vorerst geschlossen werden. Drastische Maßnahmen seien gefordert, so der Konseiller für Agricultura, Oscar Odech. Barcelona, Stadt der Kriege. Bei Kanalarbeiten am Borne in Barcelona wurden 4 Kanonenkugeln ausgegraben bzw. entdeckt, die noch aus der Schlacht während des Erbfolgekrieges 1714 stammen. Damals wurde die Stadt nach tagelanger Belagerung und heftigen Kämpfen von der Bourbonenarmee eingenommen. Anna Bordas, die ist Archäologin der Stadt, erklärte, dass die Fundstellen der Geschosse Aufschluss darüber geben, bis wie weit in die Stadt damals hineingeschossen wurde. Die größte Kanonenkugel hat einen Durchmesser von 39 cm. Barcelona, Protz, City, zweiter Teil. Das MNAC, das ist das Museo Nacional d'Art de Catalunya, das Nationalmuseum katalanischer Kunst, soll eine gigantische Erweiterung durch einen pompösen Glaspalast bekommen. Der riesige Durchgang soll den Palau Victoria Eugenia Palast mit dem Palau Nacional verbinden, dem aktuellen Sitz des MNAC. Eine Architekturfirma mit dem Netflix-Serienreifen Namen Christ and Gantenbein soll den Auftrag von 112.669.267 Euro erhalten. Die Erweiterung wird vom Palast der Victoria Eugenia bis zum Plaza Carles Buigas gehen, mit dem Mies van der Rohe Pavillon und dem Caixa Forum Kulturzentrum gegenüber. Die Fläche des MNAC wird sich von aktuell 21.036 auf 33.833 Quadratmetern erweitern. Bezahlt wird das Ganze von 3 Stellen aus. Zu 30% von der Generalitat, 20% vom Rathaus und 50% vom Staat. 2028 sollen die Bauarbeiten beginnen. Das Wetter in Barcelona an diesem Wochenende, sehr viel Regen, ein grauer Himmel, kühle Temperaturen und, wie gesagt, Regen, Regen, Regen. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Zieht vorbei, Kummer geht vorbei, komm, zieh's dir rein und steig bei mir mit ein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Zieht vorbei, Winter geht vorbei, fürs gute Leben bleibt oft nur wenig Zeit. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Deinem Schoß, Sehnsucht, die ist groß. Wünsch mir so, du wärst mein, ich will gar nicht satter sein. Wir sollten glücklicher sein, wir sollten glücklich sein. Wir sollten glücklicher sein, sollten möglich sein. Kino im Niemandsland. Ich hatte mir letzte Woche das Filmdrama Hamnet angesehen und hatte ein kleines Vorurteil, weil ich zuvor eine sehr negative Kritik in der Jungen Welt gelesen hatte, bin trotzdem aus Neugierde reingegangen und kann nur sagen, ein wunderbarer Film, ein großartiges Filmdrama. Is it true? You know everything about a person by touching them here. Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met. Who are you looking for? William Shakespeare. I have no talent for waiting. Ein großes Lob für Frau Chloe Zhao, die ist nämlich die Regisseurin des Films. Der Film mit Jesse Buckley und Paul Mescal in den Hauptrollen basiert auf dem im Original gleichnamigen Roman von Maggie O'Farrell und erzählt die Geschichte von William Shakespeare und seiner Ehefrau Agnes, die mit dem Verlust ihres Sohnes Hamnet zu kämpfen haben. Der Film feierte Ende August 2025 beim Telluride Film Festival seine Premiere und wurde im September 2025 beim Toronto International Film Festival gezeigt, wo er mit dem People's Choice Award ausgezeichnet wurde. Es folgten Auszeichnungen bei einer Reihe von Filmfestivals und eine Auszeichnung als bester Film bei den Golden Globe Awards 2026. Ebenso wurde Buckley vielfach für Filmpreise nominiert und ausgezeichnet. Im Rahmen der Oscarverleihung 2026 erhielt Hamnet 8 Nominierungen, darunter in der Kategorie Film, Regie, Drehbuch und Hauptdarstellerin. Der US-Kinostart erfolgte im November 2025 im Vereinigten Königreich und in Deutschland startete der Film im Januar 2026. So, sehr viel Vorschusslorbeeren. Der Film Hamnet dauert 125 Minuten, ist also überlang. Die Originalsprache ist Englisch, Herkunftsland Vereinigtes Königreich. Regie, wie gesagt, Frau Chloe Zhao, über die werden wir vielleicht gleich noch etwas sagen. Die Hauptrollen des Films Hamnet sind mit Jessie Buckley als Ehefrau des William Shakespeare und mit Paul Mescal in der Rolle desselben absolut toll besetzt. I see a landscape. Oceans. You're having twins, my girl. Undiscovered countries. What do you wish to do, Hamnet? I shall be one of father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Shall we three meet again? Our children's hearts beat. Ein paar Worte zur Handlung des Films. In den 1580er Jahren in der Henley Street, in dem kleinen Dorf Stratford-upon-Avon, im englischen Warwickshire, beginnt die Handlung. Die rätselhafte Bauerntochter Agnes und der Lateinlehrer William beginnen eine Liebesbeziehung. Gerüchte über die Heilerin Agnes mit dem Falken machen die Runde. Es wird erzählt, sie könne eine Hexe sein, aber William lässt sich nicht beirren. Die beiden heiraten gegen den Willen ihrer Familien und bekommen in rascher Folge 3 Kinder. Zuerst ein Mädchen, Susanna, gefolgt von den Zwillingen Judith und Hamnet. Ihr erstes Kind bringt Agnes am Fuß eines riesigen Baumes zur Welt. Die zweite Geburt findet auf Drängen ihrer Schwiegermutter Mary zu Hause statt. Zur Überraschung aller bringt Agnes Zwillinge zur Welt. Das Mädchen scheint zunächst tot auf die Welt zu kommen, doch während Agnes es im Arm hält, beginnt es zu atmen. Als du mich berührt hast, was sahst du? Ich sah eine Landschaft. Du sahst eine Landschaft? Mhm. Räume, Höhlen, Gräben und Meere. Unentdeckte Länder. Wirst du tapfer sein? Ja. Wirst du tapfer sein? Während die Familie wächst, wächst auch Williams Leidenschaft zu schreiben. Agnes spürt die Sehnsucht ihres Mannes nach der großen Welt und schickt ihn nach London. Sie selbst will Stratford-upon-Avon nicht verlassen, auch als seine Karriere Fahrt aufnimmt. Ihr einziger Sohn Hamnet träumt davon, eines Tages mit seinem Vater am Theater zu arbeiten. Aber Unheil droht. Die Pest wütet in Europa und Judith sowie Hamnet erkranken daran. Agnes versucht mit allen Mitteln, ihre Kinder zu retten. Doch während Judith überlebt, stirbt Hamnet 1596 im Alter von 11 Jahren. Am Boden zerstört wirft Agnes ihrem Mann vor, nicht beim Tod ihres Sohnes dagewesen zu sein. Während Agnes leidet, verschwindet Will nach London, womit ein tiefer Riss in ihrer Beziehung entsteht. To die. To sleep. Perchance to dream. What do you say? Schließlich macht sich Agnes, begleitet von ihrem Bruder, nach London auf, um Wills neues Stück mit dem Titel Hamlet zu sehen. Hier, Achtung, das N und das L im Namen Hamnet und Hamlet spielen eine kleine Rolle in dem Film. Zuerst bestürzt darüber, dass er den Namen ihres Sohnes für eine andere Thematik benutzt, beginnt sie im Laufe des Stücks zu verstehen, dass Will mit den Mitteln der Kunst Hamnets Tod verarbeitet. Der Film basiert auf dem Roman Hamnet von Maggie O'Farrell aus dem Jahr 2020. In einer deutschen Übersetzung von M. Christine Mittag erschien er unter dem Titel Judith und Hamnet bei Piper. Das Buch erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Women's Prize for Fiction und den National Book Critics Circle Award for Fiction. Die Bühnenadaptation feierte ihre Premiere bei der Royal Shakespeare Company im Februar 2024. Regie führt, wie gesagt, die Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao, die gemeinsam mit O'Farrell auch das Drehbuch schrieb. Es handelt sich nach Songs My Brother Taught Me, The Rider, Nomadland und Eternals um den fünften Spielfilm der in den USA tätigen chinesischen Regisseurin. Ursprünglich sollte bei Hamnet Sam Mendes Regie führen. Er tritt gemeinsam mit Pippa Harris, Liza Marshall und Steven Spielberg als einer der Produzenten in Erscheinung. Schon beim Lesen von O'Farrells Roman habe sich ihr ein völlig neuer Blick auf William Shakespeare eröffnet, der durch ihre Recherchen nur unterstützt worden sei, so Zhao. Ich habe ihn auf einmal ganz anders wahrgenommen, ein Mann, der in seinem Körper ruht. Ein sehr maskuliner, körperlicher Typ. Er war der Sohn eines Handschuhmachers, was nahelegt, dass er ein mit allen Wassern gewaschener Straßenjunge war, ein Rohjuwel, ein ungeschliffener Diamant. Es war jedoch vor allem seine Frau Agnes, die Zhao von der ersten Seite an faszinierte. Ihr Verhältnis zum Unsichtbaren, zu ihren Ahnen, zum Wald und zur Natur, das war der Ort, an dem ich mich als Filmemacherin begeben wollte. Also, verehrte Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, hingehen, ansehen. Der Film ist wirklich kein Rohjuwel, sondern in vielen Teilen sogar ein geschliffenes Juwel. Damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Niemandsland. Ich wünsche Ihnen trotz allen Kriegsgeschreis und aller Schrecken dieser Welt eine angenehme Woche, eine friedensbewegte Woche und sehr viel Friedensaktionen, an denen Sie bitte, bitte teilnehmen sollten. Tschüss, agur, adeo. Ihr Detlef Jeskas aus dem Niemandsland. Yo! Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Die Sonne geht auf, strahlt dir ins Gesicht. Und du atmest, mein Gott, du atmest, steckt noch Leben in dir. Ich geb dich nicht auf, lass dich nicht im Stich, wenn du hörst, weil du nichts mehr erwartest. Du hast noch alles vor dir, dann sag mir nur, was ich tun kann. Kommt es auf dich, ich lass dich nicht allein. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Denn ich will, dass du weißt, ich glaub an dich. Ich glaub. Moment bleibt ein Geschenk, ich bin dankbar. Das Leben ist kostbar, jeder Tag zählt. Was auch geschah, du warst für mich, das ist furchtbar. Nichts ist undenkbar, nichts ist zu spät. Kommt es auf dich, ich lass dich nicht allein. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du sagst es nicht. Ich will, dass du weißt, ich glaub an dich. Ich glaub. Es ist nur nichts verloren. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denkst, du schaffst es nicht. Denn ich will, dass du weißt, ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Das ist ein Sound, was? Und vergessen wir nicht, der wahre Sozialismus, der mit dem menschlichen Antlitz wie Rosa Luxemburg ihn verlangte, der könnte die Lösung sein für all das Elend, die Kriege, die Raubzüge und Plünderungen der Herrschenden. Es ist genug da für alle Menschen. Wir müssen es nur besser umverteilen. Schluss mit der Macht der Milliardäre. Nieder mit König Nimmersatt und seinem faschistischen Hofstaat. Es lebe der wahre Sozialismus. Adios.